als ich damals in der Luft schwang. In der Luft schwang, schwang, schwang. Schwang der Hund ganz einfach mit. Und nein, die Katzen und die Vögel singen heute noch ihr Lied. Als ich damals auf uns Meer kam, hatte ich Fische euch gekauft. Doch es war euch nicht wichtig, denn ihr habt ja nicht gemocht. Singt doch alle mit, singt doch alle mit mir mit. Singt doch alle mit. Auf einmal im Meer. Doch all die Katzen und die Vögel hör ich heute schon längst nicht mehr. Als ich damals in den Bus war, hab ich euch gekommen. Doch es war euch nicht wichtig, denn ihr habt ja nicht gewonnen. Sing doch alle mit, sing doch alle mit mir mit. Sing doch alle mit, sing doch alle mit mir mit. Sing mit, sing doch alle mit mir mit. Oh Gott, Leute! Sing mit, sing doch alle mit mir mit. Sing doch auch mal mit. Sag mal, als ich den Lust war, we'll be right back. Dankeschön, euch.